Nordwestradio. Studio Nordwest. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn. Und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. So hat der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann schon Mitte des 19. Jahrhunderts unruhige Kinder beschrieben. Dass diese Geschichte in die Literatur eingegangen ist und manchem Kind als Gute-Nacht-Geschichte angeboten wurde und noch heute wird, zeigt, wie sehr auch die unruhigen und zappeligen Kinder Eltern und Lehrer bis heute verunsichern. Häufig wissen Erwachsene sich nicht anders zu helfen, als diese Kinder medikamentös zu behandeln oder besser zur Ruhe zu stellen. Dabei haben die meisten dieser Symptome einen Sinn. Nur allzu gut passen sie zu unserer hektischen Zeit mit ihren Gameboys, Computern, Videos und Handys. Deshalb versuchen seit einiger Zeit kritische Psychotherapeuten, diese Hyperaktivität nicht nur als organische Störung zu verstehen, sondern auch als einen gesellschaftlichen und psychischen Konflikt, der sich nur in Unruhe ausdrückt. In einer Vortragsreihe an der Bremer Universität im Rahmen des Zentrums für angewandte Psychoanalyse Dialog haben jetzt einige von Ihnen danach gefragt, was sich hinter dieser Krankheit verbergen könnte, die mittlerweile ADHS genannt wird. Die heutige Sendung dokumentiert die Überlegungen und Ergebnisse. Dabei begleitet sie Thomas Kleinspin. ADHS, das allgemeine Etikett für hyperaktive Kinder, ist in den letzten Jahrzehnten zu der meistgestellten Diagnose von Kinderpsychiatern und Psychologen in der Bundesrepublik geworden. Viele Ärzte verschreiben nach solchen Diagnosen häufig Medikamente, die diese Kinder beruhigen sollen. Denn viele der Mediziner gehen davon aus, dass die Zappel-Philipps eine hirnorganische Störung haben. Psychotherapeuten dagegen schließen das zwar nicht gänzlich aus, wissen aber aus ihrer Praxis, dass die vermeintliche Störung in der Familie oder unter den Bedingungen der Schule verstärkt werden. Tabletten beruhigen die Eltern und Lehrer und verdecken die eigentlichen Auslöser der Erkrankung. Dr. Achim Würker war Lehrer an einem altsprachlichen Gymnasium in Hessen und ist heute Leiter der schulpraktischen Studien an der Technischen Universität in Darmstadt. Er hatte mit unruhigen Kindern ganz unmittelbar zu tun, zum Beispiel mit Max aus der 6. Klasse. Er spricht häufig mit seinen Nachbarn, dreht sich dabei auch zu den hinter ihm Sitzenden um. Er meldet sich häufig und aufdringlich, gibt seine Kommentare aber auch dann lautstark in meine Richtung, wenn er nicht aufgerufen wurde. Max kippelt mit dem Stuhl, 2-3 Mal im Schuljahr fällt er dabei lautstark mit dem Stuhl um. Phasenweise aber nimmt er gar nicht am Unterricht teil, sondern versenkt sich in die Lektüre eines mitgebrachten Buches. Dann wieder gerät er in einen lautstarken Streit mit Mitschülern, ohne sich darum zu kümmern, dass er damit den Unterricht unterbricht. Seine Beiträge zeugen dennoch in der Regel von hoher Intelligenz, sind aber an mich, nicht an seine Mitschüler gerichtet und lassen sich schwer in Unterrichtsgespräche der Klasse integrieren. Die Mitschüler reagieren zunehmend gereizt auf Max, sowohl wegen seines störenden Verhaltens als auch wegen der ihnen wenig verständlichen Beiträge. Hinzu kommt eine geradezu penetrante Art der Rechthaberei, die von Ausbrüchen unverhohlener Wut begleitet werden. Die schriftlichen Arbeiten von Max lassen eine überdurchschnittliche Intelligenz ahnen, da aber die Schrift nahezu unleserlich ist, einige Sätze mithin nicht zu entziffern sind, fallen die Noten nicht sehr gut aus, was häufig zu den erwähnten Wutausbrüchen führt. Mich erwartet Max regelmäßig vor den Stunden bereits am Gebäudeeingang, sodass er auf mich einredend neben mir her den Flur entlang zum Klassenraum geht. Auch nach der Stunde und bei meinen Pausenaufsichten sucht er das Gespräch mit mir. In Sprechstunden, mehreren Sprechstunden, kommt die Mutter des Jungen zu mir, betont, wie sehr ihr Sohn mich und meinen Unterricht schätze und sie, als Vorsitzende eines entsprechenden Selbsthilfevereins, informiert mich, ihr Sohn leide einerseits unter ADS, sei andererseits hochbegabt und sie erklärt mir, wie darauf sinnvollerweise besonders einzugehen sei. Ich komme mit Max dennoch schlecht zurecht. Ich atme auf, wenn er fehlt. Ich genieße die dann merklich konzentriertere und harmonischere Arbeitsatmosphäre in der Klasse. Es strengt mich an, Max nahezu ununterbrochen direkt ansprechen zu müssen, um seine Unruhe zu dämpfen. Für die Korrektur seiner schriftlichen Arbeiten brauche ich die dreifache Zeit im Vergleich zu anderen. Seine Wutausbrüche fürchte ich, auch wenn er sich mir gegenüber zu beherrschen versucht und sich aufs Schreien und Malträtieren von Gegenständen beschränkt. Ich merke, dass auch ich wütend werde, weil Max meine Aufmerksamkeit in hohem Maße absorbiert. Aufmerksamkeit, die ich eigentlich anderen Schülern notwendigerweise zuteil werden lassen müsste. Seine Kontaktversuche im und außerhalb des Unterrichts empfinde ich als egozentrische Übergriffe. Insgesamt schwanke ich zwischen Mitleid mit ihm, der in der Klasse Außenseiter ist, Wut, die ich als Lehrer zügeln muss, und Schuldgefühlen angesichts meiner Aggression ihm gegenüber. Sie sehen, als Lehrer war ich schlicht überfordert mit diesem Kind und dem Anspruch auf eine spezielle Behandlung, die er implizit und seine Mutter explizit an mich herantrugen und die mit dem auf einen normal effektiven Unterricht mit insgesamt 33 Kindern konkurrierte. Diese Überforderung, die Lehrer wie Achim Würker an sich wahrnehmen, auf die andere aber vielleicht nur mit Aggression und Ausgrenzung reagieren, lässt leicht den Wunsch nach einer Regulierung mit Tabletten aufkommen. Auch Würker ist erleichtert, als er erfährt, dass Max Ritalin bekommt, das übliche Medikament gegen Hyperaktivität. Mit der Medikamenteneinnahme bleiben aber die realen Hintergründe und Probleme unberücksichtigt. Im schulischen Kontext verhindern oft bereits die objektiven Bedingungen, Klassengrößen und funktionale Unterrichtslogik, dass die Lehrkräfte mit auffällig unruhigen Schülern sinnvoll umgehen können. Stattdessen nehmen sie ihr zappliges und unaufmerksames Verhalten als Störung wahr, die sie überfordert. Im privaten Zusammenspiel von Eltern und zappeligen Kindern bewirkt die aktuelle Diskussion eine hohe Sensibilität, wenn nicht gar Überempfindlichkeit, die wiederum den Kindern als implizite Norm und als Legitimationsdruck entgegenschlägt. Sie sehen, Überforderung und Aufgeregtheit findet sich nicht nur auf Seiten der Kinder, sondern auch auf der Seite der Eltern und der professionellen Erzieher. Und die Überforderung provoziert Abwehr, die einerseits unmittelbar den Kindern gilt, die andererseits aber auch eingeht in die gesellschaftliche Diskussion des Problems. Kinder, Eltern und Lehrer sind häufig überfordert. Diese Überforderung drückt sich in der Krankheit ADHS aus. Deswegen plädiert Achim Würker für eine neue Sichtweise in drei Thesen in Anlehnung an den Göttinger Neurobiologen Gerald Hüther. Es ist zu hinterfragen, inwiefern es überhaupt zulässig ist, ADHS als Krankheit zu definieren und so die auffällige Unruhe und Unaufmerksamkeit von Kindern zu medizinalisieren. Zweitens, es ist notwendig, sich um das Verständnis der psychischen Dynamik sowohl auf Seiten der Kinder als auch auf Seiten der mit ihnen in Kontakt stehenden Erziehern zu bemühen. Und drittens, dazu ist es unabdingbar, auch den sozial-kulturellen Kontext zu berücksichtigen. Dieser Position steht eine andere gegenüber: ADHS als hirnphysiologischer Defekt, konkret als Transmitterproblem im Gehirn. ADHS sei, so diese Auffassung, Folge einer genetischen Veranlagung, die eine Dysfunktion im Dopaminhaushalt bewirkt. Bezogen auf diese Polarität möchte ich der Argumentation von Amft, Gersbach, Mattner folgen, die keineswegs der hirnphysiologischen Dimension der Problembetrachtung jegliche Berechtigung absprechen, ihren Stellenwert aber stark relativieren. Die Diagnose als Krankheit ist hoch fragwürdig, weil sie letztlich auf dem unscharfen Kriterium sozial erwünschten oder unerwünschten Verhaltens beruht und sich über den ebenso fragwürdigen Schluss vom Effekt medikamentöser Behandlung auf die Krankheitsursachen legitimiert. Hirnphysiologische Defekte sind nur bei einem sehr geringen Teil derjenigen Kinder zu vermuten, die auf Grundlage der Diagnose einer medikamentösen Behandlung unterzogen werden. Hirnphysiologische Erklärungen unterschlagen prinzipiell die Abhängigkeit neurologischer Strukturen von Umweltfaktoren und ihre Formbarkeit. Da lehnen sich die Autoren an das, was Hüther sagt, der die These vertritt, auch neurologische Strukturen hängen in ihrer Ausprägung stark ab von der jeweiligen Nutzung und dem Gebrauch sozusagen dieser Hirnareale. Und es ist auch dann, wenn das dann festgestellt wird, Dysfunktion im Dopaminhaushalt, zu fragen, wie kam es dazu? Mit diesen Argumenten stützen die Autoren umgekehrt die Relevanz einer Berücksichtigung sowohl der familialen als auch der gesellschaftlichen Analysedimension und verweisen dabei zum Beispiel auf folgende Aspekte. Einelternfamilien nehmen zu, das Volumen der Erwerbsarbeit hat sich drastisch erhöht, umgekehrt hat sich die Zeit, die für die Erziehung der Kinder in den Familien zur Verfügung steht, stark reduziert. Neue Strukturen in der Arbeitswelt führen objektiv zu Diskontinuitäten, Brüchen sowie der Einengung von Gestaltungsspielräumen und subjektiv führen sie zu Entfremdung, Unsicherheit und Ängsten. Unsicherheiten und Ängste, die die Eltern auf ihre Kinder übertragen. Die Entwicklung von Kindern findet einerseits zunehmend unter professioneller Aufsicht in mehr oder weniger anonymen Institutionen statt. Andererseits spielt die Medienrezeption eine immer größere Rolle. Der Staat zieht sich mehr und mehr aus der sozialen Verantwortung zurück. Umgekehrt nehmen risikoreiche Umwelteinflüsse zu, wodurch die individuelle Unsicherheit zunimmt. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen plädiert deshalb Dr. Achim Würker von der Technischen Universität Darmstadt dafür, ADHS-Kindern mit analytischer Therapie zu helfen und Medikamente nur in begründeten Ausnahmen einzusetzen. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit, doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Hyperaktivität, ein Symptom der Zeit? Das fragen wir heute im Studio Nordwest im Nordwestradio. Ich stelle Ihnen verschiedene Sichtweisen aus einer Vorlesungsreihe über hyperaktive Kinder an der Bremer Universität vor. Unter den Referenten hat Professor Rolf Haubel am deutlichsten Hyperaktivität als Zeiterscheinung begriffen. Der Leiter der sozialpsychologischen Abteilung am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt am Main sieht in der Erkrankung, die seit einigen Jahren unter dem Begriff ADHS läuft, eine Reaktion auf gesellschaftlichen Druck. Sichtet man die Symptome, die für eine Diagnose von ADHS bei Kindern und Jugendlichen herangezogen werden, dann sind es bei ungehemmter Bewegungsdrang, also Hyperaktivität, eine notorische Unaufmerksamkeit, also Aufmerksamkeitsdefizit, die mit weiteren Auffälligkeiten in sozialen Beziehungen einhergehen, zu denen antisoziale Tendenzen, oppositionelles Trotzverhalten sowie Ungehorsam gegenüber Autoritätspersonen gehören. Dabei wird immer wieder die Schule als der institutionelle Kontext herausgestellt, in dem diese Verhaltensweisen besonders stören, da Stillsitzen, Konzentration auf den zu lernenden Unterrichtsstoff und Respekt vor der Lehrperson zu den basalen Erwartungen der Institution an die Schüler gehören. Ob und inwieweit ein Schüler diese Erwartungen erfüllt, entscheidet maßgeblich über seinen Schulerfolg und damit über seine weiteren Lebenschancen. Nun sind die genannten Störungen beileibe nicht neu. Rückt man ADHS in die Geschichte der Kindheit und in die Geschichte der Schule ein, so findet sich von Anfang an Erwachsene, die sich über solche Kinder beklagen. Zivilisationsgeschichtlich betrachtet befindet sich das Schulkind an der Schwelle, an der Fremdzwang in Selbstzwang übergehen soll. Von den Kindern wird erwartet, ihr Verhalten zu zivilisieren, indem sie die geltenden Normen gesellschaftlicher Affektregulierung verinnerlichen, da Selbstbeherrschung erste Bürgerpflicht ist. Wenn dieser Verinnerlichungsprozess erfolgreich verläuft, werden die Anforderungen der Gesellschaft nicht länger als Zumutungen erlebt, die Widerstand provozieren, sondern als Herausforderungen, denen sich die Heranwachsenden freiwillig und freudig stellen. Wenn man es historisch betrachtet, kann man die Symptome auch im Zusammenhang mit der industriellen Arbeit des 19. Jahrhunderts sehen, die von den Arbeitern eine ruhige Stellung an ihren Arbeitsgeräten verlangte. Der Zappel-Philipp des Heinrich Hoffmann könnte so auch als jemand verstanden werden, der gegen diese neuen Zwänge rebelliert. Für Rolf Haube hat sich heute der Konflikt verschoben. Es geht jetzt mehr um die Widersprüche zwischen einer hektischen Gesellschaft und den Erfordernissen der Schule. Wenn heute von ADHS die Rede ist, handelt es sich genau genommen um eine Sammeldiagnose, die sehr verschiedene Ätiologien umfasst, wobei eine angemessene Therapieindikation die Kenntnis der fallspezifischen Ursachen voraussetzt. Keine Frage, dass zu den möglichen Ursachen für die beobachteten Symptome auch Hirnstoffwechselstörungen gehören. Nach seriösen Schätzungen liegt ihre Häufigkeit im Promillebereich. Für den Großteil der 6-8% Kinder und Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren, bei denen derzeit ADHS diagnostiziert wird, sind andere Ursachen anzunehmen. Unbewältigte kindliche Traumata und Konflikte, reifungsbedingte Entwicklungsstörungen, Erziehungsprobleme, schulische Unter- und Überforderungen. Je nach Ursache sind es verschiedene Ätiologien, die diagnostisch unterschieden werden müssen und nicht, wie oft zu hören ist, verschiedene Sichtweisen auf dieselbe nosologische Einheit. Leider erlauben es die verfügbaren Diagnoseverfahren nicht, eine objektive Unterscheidung vorzunehmen. Obwohl dies faktisch so ist, dominiert im öffentlichen Diskurs die Auffassung, dass bei ADHS eine monokausale Organpathologie vorliege, die psychopharmakologisch zu therapieren sei. Das Medikament mit dem Wirkstoff Methylphenidat und dem Handelsnamen Ritalin ist für solche Therapien seit 1937 im Einsatz. Seit Mitte der 1990er Jahre kann man dagegen von einem Verordnungsboom sprechen. Seit dem Jahr 2000 verdoppelt sich die Verordnungshäufigkeit alle 2 Jahre. Waren es 1990 noch geschätzt 800 Kinder, die Ritalin verordnet bekamen, so werden es 2005 geschätzte 200.000 sein, Tendenz steigend. Wie lässt sich dieser rasante Anstieg erklären? Hat die Erkrankung so zugenommen? Oder die Krankheitsdiagnose. Beides ist nicht dasselbe, da bei Falschbeurteilungen zwar die Diagnosehäufigkeit, nicht aber die Krankheitshäufigkeit steigt. Freilich besteht so gesehen dann auch die Möglichkeit, dass es mehr Erkrankungen als Diagnosen gibt. Allerdings ist es sehr schwer, zwischen Erkrankung und Diagnose zu unterscheiden, wenn es, wie im Falle von ADHS, keine objektiven Tests gibt, die es erlauben würden, Fehlurteile zu identifizieren. Richtige ADHS-Diagnosen sind intersubjektiv nachvollziehbare subjektive Urteile, die sich an Symptomlisten orientieren, ohne dass dadurch die Spielräume für große Urteilsvariationen geschlossen würden. Hinzu kommt, dass aus richtigen Diagnosen nicht auch zwangsläufig eine richtige Therapieindikation folgt, da es alternative Therapien gibt, zwischen denen ebenfalls begründet gewählt werden muss. Ausschließlich mit dem Modell hirnorganischer Schädigungen lasse sich der beschleunigte Anstieg von ADHS-Diagnosen nicht erklären. Rolf Haubel betrachtet deshalb den gesellschaftlichen Hintergrund. Moderne Gesellschaften sind Leistungsgesellschaften, die Gesundheit und Krankheit mit Bezug auf Leistungsfähigkeit definieren. Gilt ihnen Gesundheit als generelle Leistungsfähigkeit, deren Erhaltung zu den Pflichten der Gesellschaftsmitglieder gehört, so gilt ihnen Krankheit als ein Zustand, in dem diese generelle Leistungsfähigkeit für mehr oder weniger lange Zeit nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr besteht. Aber auch in diesem Zustand ist die Verpflichtung auf Leistung nicht völlig außer Kraft gesetzt. Denn die Anerkennung einer Krankheit ist mit einer doppelten Nachweispflicht verbunden. Zum einen muss es sich um einen unfreiwilligen Zustand handeln. Zum anderen muss alles daran gesetzt werden, ihn so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Folglich ist Krankheit über einen Ausnahmezustand legitimiert. Kann diese Legitimation in Anspruch genommen werden, ist Minderleistung oder Leistungsversagen gesellschaftlich entschuldigt. Andernfalls nicht. Dann müssen die Gesellschaftsmitglieder ihre Minderleistung oder ihr Leistungsversagen selbst verantworten. Zudem laden sie die Schuld auf sich, der Gesellschaft ihre generelle Leistungsfähigkeit vorzuenthalten, was als gesellschaftsschädigend gilt, da Gesellschaften auf die Verwertung der generellen Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder angewiesen sind, um sich zu erhalten und sich zu entwickeln. Ist Schule die Institution in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, in der diese danach selektiert werden, ob und wie weit sie fähig und bereit sind, gesellschaftlich geforderte Leistungen zu erbringen, so ist auch klar, warum ADHS für ein Schulkind und seine Eltern zu einem höchst konsequenzenreichen Problem wird. Werden über die Zertifizierung schulischer Leistungen die späteren Lebenschancen verteilt, so ist das nur dann gerecht, wenn die gleichen Chancen bestehen, Leistungen zu erbringen. Besteht Chancengleichheit, so gehen unterschiedliche Schulabschlüsse einzig auf unterschiedliche Leistungen zurück und sind somit gerechtfertigt. Minderleistung und Leistungsversagen in der Schule erweist sich somit nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich als ein erklärungsbedürftiges Problem. Professor Rolf Haubel versucht eine differenzierte Erklärung, die den Kindern gerecht werden soll. Fest steht jedoch, dass sich unter den ADHS-Kindern nicht wenige mit einer Normalbiografie befinden, für die also die Kriterien, die unterschiedlichen Ätiologien, die ich vorhin genannt habe, nicht zutreffen. Nicht traumatisiert, keine Entwicklungsverzögerung, keine schulischen Unter- oder Überforderung zumindest nicht direkt erkennbar. Das kann dafür sprechen, dass ADHS nicht zwangsläufig als Krankheit zu behandeln ist, ob nun als Organpathologie oder als krankheitswertige psychodynamische Störung. Die vorschnelle Präferierung einer Behandlung als Krankheit bringt allen beteiligten Gruppierungen nicht nur dadurch eine Entlastung, dass sie die Zuständigkeit für das Problem an das Medizinsystem delegiert und dadurch Fragen nach der Eigenverantwortung stillstellt. Sie erschwert auch Bemühungen, sinnverstehend mit störenden Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen umzugehen. Man kann den Eindruck gewinnen, dass die beteiligten Gruppierungen gar nicht hören wollen, was die ADHS-Kinder und Jugendlichen zu sagen haben. Und da die Kinder und Jugendlichen spüren, dass dies so ist, bedienen sie sich einer Sprache der Symptome, die sie selbst nicht verstehen. Eine Medizinalisierung und Medikalisierung dieses Kommunikationsproblems trägt dann dazu bei, dass diese Produktion von Unbewusstheit institutionell abgesichert wird. Das ist aber nur die eine Ebene, die sich unmittelbar zeigt. Unbewusst spielt sich noch etwas anderes ab, was Haubel vor allem für Mittelschichtfamilien beschreibt. Denn in ihnen finden sich die ADHS-Kinder am häufigsten. Sie erleben die Erwartungen ihrer Familien nach Leistung und gleichzeitig bekommen sie auch mit, dass diese Ideale ihrer Eltern unter den gegenwärtigen Arbeitsmarktbedingungen gefährdet sind. Indessen ist die gesellschaftliche Lage der Mittelschicht seit den 90er Jahren prekärer denn je. So hat ihre Aufstiegsorientierung dazu geführt, dass beide Elternteile berufstätig geworden sind. Unter den Bedingungen einer zunehmenden Dynamisierung des Arbeitsmarktes samt der dadurch erzwungenen Aggressivierung der Selbstvermarktung der eigenen flexibel eingesetzten Arbeitskraft erhöht sich für Familien die Gefahr einer Destabilisierung, die zu einem nicht geringen Teil auf Kosten der Nachkommen geht. Von ihren Eltern auch weiterhin mindestens auf Statussicherung hin eingestellt, erleben die Kinder und Jugendlichen die Selbstausbeutung, die ihre Eltern praktizieren, als wenig lebenswert, zumal auch das Versprechen, dass sich Leistung lohnt, immer häufiger unerfüllt bleibt. Zum Beispiel, wenn sich schmerzlich zeigt, dass Leistung nicht vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg schützt. Diese Proletarisierung der Mittelschicht erhöht bei ihren Mitgliedern die Angst vor sozialer Desintegration, die sie in ihrer Leistungsideologie verhaftet, nicht durch eine leistungskritische Politisierung, sondern durch eine Steigerung ihrer Anpassungsleistungen zu bewältigen suchen. Und diesen Bewältigungsmodus, den geben sie hinterrücks an ihre ADHS-Kinder und Jugendlichen weiter, wenn sie deren störende Verhaltensweisen als Symptome einer Hirnstoffwechselstörung erklären, wie es ihnen das Medizinsystem seinem gesellschaftlichen Auftrag folgend empfiehlt. Gleichzeitig macht es ihnen das verlockende Angebot einer Therapie, die ihr schlechtes Gewissen beruhigt, indem es einen potenten psychopharmakologischen Wirkstoff bereitstellt, der die Symptome zum Verschwinden bringt, ohne dass die Eltern dafür mehr Zeit aufwenden müssten, als es bedarf, um die Einnahme der Medikamente zu überwachen. Die Pharmaindustrie fördert diesen Bewältigungsmodus, weil sie davon profitiert. Und sie bedankt sich mit der Entwicklung noch potenterer Wirkstoffe. Indem die Eltern auf diese Weise Zeit sparen, ersparen sie sich gleichzeitig eine Reflexion ihres eigenen Lebensentwurfs. Würden sie sich Zeit nehmen, um die Sprache der Symptome ihrer ADHS-Kinder und Jugendlichen verstehen zu lernen, kämen sie vermutlich nicht umhin, sich selbst nach dem Sinn in ihrem Leben zu fragen. Doch was bedeutet das für die Kinder selbst? Welche Muster übernehmen sie und wie sieht der Konflikt aus, in den sie geraten, zwischen ihren Eltern, den Erwartungen ihrer Umgebung und der Schule? ADHS-Kinder werden von der Diagnose selbst geprägt. Sie lernen, dass ihre Anpassungsprobleme krankhaft sind, weil gesunde Kinder und Jugendliche keine Anpassungsprobleme haben. Sie lernen, dass ihre Unruhe, ihre Unaufmerksamkeit und ihr Ungehorsam Störungen sind, die keinen Sinn machen. Sie lernen, dass es nicht darauf ankommt, sich zu verständigen, um andere und sich selbst zu verstehen, sondern Mittel zu finden, schnellstmöglich zu beseitigen, was stört. Statt mündig zu werden, lernen sie, sich im Dienste einer unreflektierten Anpassung selbst zu instrumentalisieren. Und das ein Leben lang. Denn die ADHS-Kinder und Jugendlichen von heute sind die ADHS-Erwachsenen von morgen. Professor Rolf Haubel vom Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt über ADHS und die dahinterliegenden gesellschaftlichen Konflikte. Thank you. Hyperaktive Kinder beschäftigen uns heute im Studio Nordwest im Nordwestradio. Wir berichten über eine Vortragsreihe an der Bremer Universität. Psychotherapeuten und Ärzte äußerten sich zu den Hintergründen einer Erkrankung, die mittlerweile unter dem Kürzel ADHS bekannt geworden ist. Das Kürzel steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Die umstrittene Erkrankung mit dem komplizierten Namen zählt zu der von Kinderärzten am häufigsten gestellten Diagnose der letzten Jahre. Professor Rolf Haubel hatte vor der letzten Musik seine These begründet, wonach die Erkrankung eher auf einen gesellschaftlichen Konflikt hindeute und weniger auf eine organische Erkrankung. Nicht so eindeutig formuliert das der Lehrer Dr. Achim Würker, der am Anfang der Sendung von seinem Schüler Max berichtete. Für den ehemaligen Studienrat und heutigen Forscher an der Technischen Universität Darmstadt Achim Würker führt das zu konkreten Schlussfolgerungen. Man müsse die Interaktionen und die Beziehungen des Kindes mit den Erwachsenen betrachten. Man muss nach dem gesellschaftlich-ökonomischen Kontext fragen, in dem Unruhe entsteht und Unruhe in einer bestimmten Weise rezipiert wird, auf sie reagiert wird. Man muss die kulturellen Kontextfaktoren beachten. Es muss natürlich nach dem familialen Kontext gefragt werden und nicht zuletzt auch nach den genetisch-hirnphysiologischen Bedingungsfaktoren, die nicht ausgeklammert bleiben dürfen. Aber sie müssen in der richtigen Art und Weise eingebettet sein, nicht nur bezogen auf diese Interaktion Kind-Erziehungsperson, sondern auch zwischen diesen Faktoren. Ja, Hüther plädiert auch dafür, die genetisch-hirnphysiologischen Bedingungsfaktoren zu verknüpfen mit diesen anderen Faktoren und sie nicht davon abzulösen. Wenn man das nämlich tun würde, dann würde es eine sehr einfache Strategie geben, wenn wir nach den Folgerungen fragen, wie denn nun das Problem gemildert werden kann. Wenn man aber die anderen Aspekte mit berücksichtigt, dann wird es außerordentlich kompliziert und dann müsste man auch betrachten, welche ökonomisch-gesellschaftlich-kulturellen Veränderungen, familienpolitischen Veränderungen müssten gemacht werden, damit das Problem ADHS gemildert wird. Selbstverständlich auch pädagogische und psychotherapeutische Maßnahmen. Unter den Bedingungen allgegenwärtiger Qualitätsansprüche verschärft sich etwas, was ich wiederum mit den Begriffen dieser Krankheitsbezeichnung benennen möchte. Könnte es sein, ich frage es lieber, dass es ein gesellschaftliches Aufmerksamkeitsdefizit gibt, und zwar gegenüber den vielfältigen Bedingungsfaktoren, und dass es eine Hyperaktivität der Erziehenden gibt, und zwar im Hinblick auf rasche Abhilfe durch medikamentöse Maßnahmen. Das wäre die eine Vermutung oder Frage. Und die Zusatzthese wäre, könnte sich darin eine Abwehr ausdrücken, die der Tatsache geschuldet ist, dass dieses Problem zu mannigfaltigen Überforderungen führt. Anders als Dr. Achim Würker sieht das der Psychiater am Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach, Professor Ulrich Schulz-Fenrath. Er leugnet zwar nicht die psychischen und gesellschaftlichen Hintergründe, für ihn sind jedoch die Prozesse zentral, die sich bei ADHS-Kindern im Gehirn abspielen. Sie kann man erst seit etwa 10 Jahren genauer bestimmen. Professor Schulz-Fenrath spricht hier von einem Paradigmawechsel. Er geht davon aus, dass Common Sense inzwischen international auf den verschiedenen Kongressen ist, zwischen Psychiatrie, Psychosomatik, Psychoanalyse und Neurowissenschaften, dass alle psychischen Prozesse sich im Gehirn abspielen, dass Gene und ihre Proteinprodukte, also die Neurohormone, die neuronalen Verbindungen, also die Synapsen und ihre Funktionen bestimmen, das Lernen, und das ist jetzt das Aufregende, und psychosoziale Einflüsse zu einer veränderten Genexpression führen können und dass Psychotherapien zu einer Langzeitverhaltensveränderung und dadurch zur Veränderung der Genexpression und damit einhergehend zur strukturellen Veränderung im Gehirn führen, was wir Neuroplastizität nennen. Dieser Befund ist noch nicht lange bekannt. Bis 1995 hat man gedacht, das Gehirn ist unveränderbar. Eigentlich ist es, wenn man als Baby zur Welt kommt, bereits im Abbau begriffen. Also die Degenerationshypothese war sehr mächtig. Inzwischen weiß man, dass es zwar mit dem Alter abnehmend, aber auch im Alter noch eine Neuroplastizität gibt, die zu Hoffnung für Psychoanalytiker und Psychotherapeuten aller Art großen Anlass gibt. Vor diesem Hintergrund interessiert er sich mehr für die genetischen Prozesse und weniger für die Konflikte, die Kinder mit ihren Eltern, der Schule und den Leistungsanforderungen haben. Das ist alles gut belegt mit verschiedenen modernen Technologien, Kernspintomographie, funktioneller Kernspintomographie, dass das Hirnvolumen verkleinert ist, dass die Rechts-Links-Asymmetrie im Caudatum verloren gegangen ist. Interessanterweise besonders das rechte Vorderhirn ist betroffen bei ADHS-Patienten, also der rechte Globus pallidus, die rechte frontale anteriore Region ist verkleinert und das Kleinhirn insgesamt ist verkleinert. Und insgesamt ist bei allen Aufmerksamkeitsleistungen in der Positronenemissionstomographie der Ruhestoffwechsel erniedrigt, sodass man davon ausgeht, dass der dopaminbestimmte Neurotransmitterhaushalt runterreguliert ist bei ADHS-Patienten. Hier so ein Zeugnis, wie die Kinder dann beschrieben werden. Inge könnte bei größerer Aufmerksamkeit Besseres leisten, lässt sich gerne ablenken, muss sich mehr zutrauen und lebhafter mitarbeiten. Oder eine gut begabte Schülerin arbeitet eigentlich mit, muss aber ruhiger werden. Beschäftigt sich gerne mit anderen Dingen, muss besser aufpassen. Ja, also das sind die Zeugnisse, mit denen Sie eigentlich die Diagnose sicherstellen können. Inzwischen sind zwei Gene hochrelevant, nämlich das Gen für Norepinephrin als Transportergen und das Dopamin-D1-Rezeptor-Gen. Das sage ich Ihnen nur deswegen, weil ich ja ganz eingangs gesagt habe, es gibt keine psychische Erkrankung mehr, selbst die Konversionsstörungen, die keinen biologischen Background haben. Und wir sollten als Analytiker uns positiv zur Genetik stellen. Das ist auch für mich nicht leicht gewesen, lange Zeit ein solches Verhältnis zu kriegen. Aber wir sollten besser verstehen, wo können wir denn auch Einfluss nehmen auf einer solchen Ebene, auch wenn das eine sehr provokante These ist, die ich hier vertrete. Man kann bei ADHS-Patienten im Striatum nachweisen, dass das Dopamintransporterprotein hier deutlich vermehrt ist gegenüber Gesunden. Und wenn dieser Patient jetzt das berühmte Methylphenidat nimmt, dann reguliert sich das auf einen Normalzustand. Das heißt, Methylphenidat blockt das Dopamintransporterprotein und plötzlich sagt der Patient, ich kann plötzlich aufmerksam sein, ich kann Aufgaben zu Ende bringen. Das Dumme ist nur, dass dieses Medikament auch in seiner Long-Version nur ein paar Stunden wirkt, sodass es dann immer wieder gegeben werden muss. Angesichts dieser Fixierung des Psychiaters Schulz-Fenrath auf die hirnorganischen Prozesse mag es überraschen, dass er sich dennoch für Psychotherapie ausspricht. In der Verbindung genetischer und psychischer Faktoren liegt das, was er vorhin mit der Hoffnung für die Psychotherapie umschrieben hat. Der Erfolg von psychotherapeutischen Behandlungen könne jetzt auch im Gehirn nachgewiesen werden. Das war lange Zeit nicht unbedingt tief gesehen, dass man diesen Patienten auch noch Psychotherapie gibt, neben der Psychopharmakotherapie, weil man gesagt hat, es ist eine genetische psychiatrische Erkrankung, was soll man da noch psychotherapieren, Psychopharmakotherapie, und dann hat sich das, aber das ist wirklich falsch, aus vielen, vielen Gründen. Einmal wegen der großen Komorbidität, also die anderen Störungen, die im Vordergrund stehen, und zum anderen, es ist meine feste Überzeugung, wenn die richtige Diagnose gefunden ist und gleichzeitig das richtige Medikament plus Psychotherapie, dann haben wir viel höhere Effektstärken in der Wirksamkeit der Erkrankung, als wenn wir nur eins von beiden machen würden. Ich will Ihnen Mut machen, das sind die Effektstärken, die bisher für therapeutische Interventionen der verschiedensten Art, deswegen sind hier ein bisschen Äpfel und Birnen verglichen, aber immerhin kann man sagen, Psychopharmaka haben gar keine so hohe Effektstärke. Das gilt auch für Methylphenidat, sprich Ritalin. Das liegt nur bei 0,2 bis 0,76 im Großen und Ganzen, während VT so in der Mitte liegt mit Gesprächstherapie und die höchsten Effektstärken eigentlich die psychoanalytische Therapie und die Gruppenanalyse noch höher hat. Und Sie können sich leicht vorstellen, plus Psychopharmakon bei der richtigen Diagnose sind Sie über 2 in der Effektstärke. Das heißt, Sie können Angststörungen, Depressionen plus ADHS, auch Borderline-Patienten in dieser Kombination sehr erfolgreich behandeln. Man muss es nur tun und man muss sich auch trauen, in dieser Kategorie zu denken. Professor Ulrich Schulz-Fenrath über neue Perspektiven auf die Hyperaktivität einer häufig bei Kindern diagnostizierten Erkrankung. Der Psychiater aus Bergisch Gladbach plädiert für eine integrative therapeutische Konzeption. Diese neuen Diagnosen wie ADHS fordern integrative Therapiekonzepte. Das heißt, sie müssen mit Psychopharmakotherapie und Psychotherapie versuchen, die Selbstregulation zu verbessern. Sie arbeiten an Scham- und Schuldgefühlsentlastung. Dadurch kommt es in der Regel auch zu einer Verbesserung der Compliance, der Verbesserung der sozialen Integration durch Übernahme von Hilfs-Ich und Hilfs-Ich-Über-Ich-Funktionen und, was unser Spezialgebiet in unserer Klinik sein wird und angefangen hat, ist die Mentalisierung der Affekte. Ich finde das Konzept von Bateman und Fonagy sehr trächtig für eine neue Psychiatrie und Psychosomatik und denke, dass die Mentalisierungsfähigkeit ein sehr interessanter Aspekt ist bei allen psychischen Störungen. Wenn man so will, ist ja die Alexithymie oder die Depression auch eine Frontalhirnerkrankung. Und die Mentalisierung ist sehr daran gebunden, dass sie zwischen der Amygdala und dem Frontalhirn sozusagen keine Blockaden haben. Hyperaktivität und das Gehirn. Das war der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Bergisch Gladbach. Sehr viel stärker auf psychotherapeutische Behandlungen setzt die Kinderpsychotherapeutin Adelheid Stauffenberg aus Frankfurt. Sie begreift die Symptome von ADHS als Fehlen eines inneren psychischen Raumes, in dem Kinder zu sich finden können, indem sie eine stützende Struktur bekommen. Was das bedeutet, erläutert sie an den Begegnungen mit ihren Patienten Alex. Ein intelligenter, wilder Junge, der in der Schule die Lehrerinnen zur Verzweiflung brachte, der keine Freunde hatte, worunter er sehr litt, und dessen grenzüberschreitendes Verhalten die Mutter oft beschämte, sodass sie soziale Begegnungen mit Bekannten oder Auftritte in der Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Einkäufen, zu meiden begann. Der Vater zog sich frustriert von seinem Sohn zurück, der ihn immer wieder enttäuschte und in keinster Weise ein Vorzeigekind war. Und das, obwohl er ein intelligenter Junge war. Entsprechend war die vorrangige Klage der Eltern, der Sohn wisse nicht, seine Grenzen zu finden. Und diese elterliche Klage war getragen von der Sorge, ihr Kind könne sich zum Versager entwickeln und derart um seine Chancen bringen, indem es eben seine Schullaufbahn zerstören könnte. Alex rannte zu Beginn der Behandlung, und dieser Beginn dauerte immerhin so bis etwa zur 70. Stunde, aus dem Behandlungszimmer, wann immer er sich unwohl und unter Druck fühlte. Und das passierte leicht. Er verlor ein Spiel, das er mit mir gespielt hatte. Sein Turm aus den Bauklötzen, der ins Unermessliche wachsen sollte, stürzte zusammen. Oder sein Spiel mit den Figuren im Puppenhaus, die eigentlich nur Mädchenkram waren, aber manchmal ganz wichtig, brachte ihn eine solche Erregung, dass er es nicht mehr aushielt. Ein Bild, das er malte, entsprach nicht seinen Vorstellungen und so weiter. Oder ich folgte seinen Anweisungen nicht. Schnell verließ er, und mich überraschte immer wieder die blitzartige Geschwindigkeit dieser Bewegung, das Zimmer und damit die Szene, die so unerträglich war. Er rannte aus dem Zimmer und er erreichte es so, dass ich ihm hinterher rannte. Auf diese Weise wurde ich zur Hilflosen und Ohnmächtigen. Alex wurde von seiner Hilflosigkeit gegenüber seinen ihn bedrängenden Gefühlen in rastlose, scheinbar ziellose und wilde Bewegungen getrieben. In einer Art hypomanische Abwehr gegen diese Gefühle brachte er sich in eine triumphierende Position, indem er mich zum besorgten und hilflosen Objekt machte. »Fang mich doch, krieg mich doch, schaffst du ja eh nicht«, rief er mir zu und hatte seine Freude daran, dass ich hinter ihm herrannte. So teilte er mir aber auch, und zwar sehr erfolgreich, seine Gefühle des fehlenden inneren Strukturiertseins, des fehlenden Containings für seine Affekte mit. Denn indem ich hinter ihm herrannte, verlor ich meinen Raum zum Denken und war beschäftigt mit meiner Sorge um ihn, mit meinem Ärger und meiner hilflosen Wut. Diesen eigenen Zustand verstand ich als Hinweis, gleichsam als Spiegelung seines inneren Zustands. Wer war ich nun für Alex in diesem wilden Gerenne? Ich denke, erstens war ich diejenige, über die er triumphierte. Er hatte erfolgreich den Rahmen, der ja so wichtig ist in den analytischen Behandlungen. Diesen Rahmen hatte er erfolgreich zerstört, indem wir den gemeinsamen Raum des Behandlungszimmers verließen. Zweitens war ich diejenige, die sich um ihn sorgte, wenn er über das Fenster zu dem ungesicherten Balkon klettern wollte oder wenn er vor das Haus auf die Straße lief. Drittens war ich aber auch diejenige, die sich um andere Personen und um anderes, um Dinge sorgte. Um die Kollegen mit ihren Patienten und ihrem Recht auf ungestörtes Arbeiten, um die Spielsachen, die auch für andere Kinder da waren, und um meine Einrichtungsgegenstände generell. Viertens war ich diejenige, die in Kontakt mit ihm blieb oder es doch zumindest versuchte. Die in Kontakt blieb, indem sie seinem Tun Einhalt zu gebieten versuchte und damit ja auch seinem wilden Agieren eine Bedeutung zuerkannte. Und fünftens wurde ich schließlich diejenige, die nach dem Sinn des Ganzen fragte. Denn wenn sich die Szene wieder beruhigt hatte und wir wieder in unserem Zimmer waren, dann konnte er meinen Überlegungen zuhören, erlaubte mir zu sprechen und konnte hören, wie ich versuchte, in seinem Verhalten einen Sinn zu erkennen. Und so habe ich ihm oft gesagt, du musst so wild herumrennen, weil etwas in dir dich ganz unruhig macht und du verstehst nicht, was das ist. So entwickelt sich die Behandlung von Alex als eine Suche nach den Hintergründen, nach den inneren Konflikten. Adelheid Stauffenberg versucht auf diesem Wege, ihren Patienten Alex zu verstehen. Ihren Bewegungsdrang verstehen wir ja als Abwehr und Flucht vor ihren unerträglichen Gefühlen. Sie nun damit unmittelbar konfrontieren zu wollen, müsste sie notwendigerweise noch weiter in die Flucht und in den Kampf treiben. In Alex' Behandlung war zum Beispiel ein solch wichtiger Moment der Nur-Anerkennung folgende Szene. Er hatte in einem seiner ja häufigen Tobsuchtsanfälle, weil ihm etwas nicht zufriedenstellend gelungen war, das Spielzeugtelefon zerstört. Dessen kleine Plastiktasten, die lagen nun einzeln herum. Erschrocken, aber auch zugleich fasziniert, blickte er auf die Trümmer und war schon im Begriff, sein Zerstörungswerk fortzusetzen. Da sagte ich, das Telefon ist nun kaputt. Ich denke, so kaputt und in Einzelteile zerflettert fühlst du dich auch manchmal. Daraufhin hörte er abrupt in seiner Bewegung auf, sah mich hellwach und hochkonzentriert an, das war immer so ein spezifischer Blick bei ihm, und sagte zu mir ruhig, komm, wir spielen was zusammen. Was wir dann auch tun konnten. Ich betrachtete es als einen sehr wichtigen Schritt auf dem Weg der zunehmenden Internalisierung und eben Mentalisierung und seiner Fähigkeit, sich den bedrohlichen Gefühlen und Selbstanteilen zu nähern, als Alex dazu überging, seinen Bewegungsdrang auf die Flugzeuge zu verlagern. Er konnte dieses Moment, dass etwas in Bewegung sein musste, sozusagen auf die Flugzeuge projizieren und es waren für ihn ja Gegenstände, die er heiß und innig liebte und die er sehr gerne und sehr gekonnt bastelte. Mit großer Lust jagte er sie aus dem Fenster und wir konnten dann darüber sprechen, wie gern er herumrennt und wie gern er überall hinein möchte, in jedes meiner Zimmer und dass er absolut nicht gefangen werden möchte, nicht eingeschränkt werden möchte. Neben der lustvollen Fliegerei gab es aber auch die wütende. War ihm etwas misslungen oder kam er bedrückt und verzweifelt in die Stunde, weil er wieder Ärger mit dem Vater, der Lehrerin oder anderen Kindern gehabt hatte, dann schoss er mit den Fliegern seine böse Seite, wie wir es nannten, hinaus. Er konnte dann nach einer Weile auch ruhiger zuhören, wenn ich ihm sagte, dass ich zwar seinen Wunsch verstehe, dass er mit dem Hinausschießen der Flieger auch seine böse Seite loswerden möchte und sich davon befreien möchte, dass ich aber auch wisse, dass es ihm auf diesem Weg nicht gelingen werde. Die Kindertherapeutin Adelheid Stauffenberg nähert sich den Konflikten von Alex. In Gesprächen mit den Eltern versteht sie allmählich, dass Alex schon als Säugling von der Mutter nur schwer angenommen werden konnte. Ihre Unruhe und Unzufriedenheit hat sich auf den Jungen übertragen. Und auch der Vater hatte aufgrund seiner familiären und beruflichen Situation Mühe, sich auf den Jungen einzulassen. Obwohl er in der Familie gelebt hat, spricht Adelheid Stauffenberg davon, dass er im Grunde für den Jungen abwesend war. Ein Vaterverlust, wie die Psychoanalytiker sagen. Ähnliche Muster finden Psychotherapeuten häufig in Familien, deren Kinder die Diagnose ADHS bekommen. Dies sind Diagnosen, die jenseits aller hirnorganischen Veränderungen bestehen bleiben. Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Im Studio Nordwest hörten Sie heute, er gaukelt und schaukelt, er rappelt und zappelt. Hyperaktivität, ein Symptom der Zeit? Auszüge aus Vorträgen am Dialog, dem Zentrum für angewandte Psychoanalyse der Universität Bremen. Am kommenden Sonntag ziehen wir an dieser Stelle an die Bilanz der Stadt der Wissenschaft Bremen 2005. Was bleibt, lautet dann die Frage nach einem Jahr wissenschaftlicher Events in der Hansestadt. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Kleinspen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis zur nächsten Woche.